Als ich zu Ende gelesen hatte, fiel mir ein, dass ich vor einigen Wochen einmal in der Nacht ein etwas sonderbares Gedicht aufgeschrieben hatte, das ebenfalls vom Steppenwolf handelte. Ich suchte danach im Papiergestöber meines vollgestopften Schreibtisches, fand es und las: »Ich, Steppenwolf, trabe und trabe, die Welt liegt voll Schnee. Am Birkenbaum flügelt der Rabe, aber nirgends ein Hase, nirgends ein Reh. In die Rehe bin ich so verliebt, wenn ich doch eins fände. Ich nehm's in die Zähne, in die Hände, das ist das Schönste, was es gibt. Ich wäre der Holden so von Herzen gut, fräße mich tief in ihre zärtlichen Keulen, tränke mich satt an ihrem hellroten Blut, um nachher die ganze Nacht einsam zu heulen. Sogar mit einem Hasen wär ich zufrieden, süß schmeckt sein warmes Fleisch in der Nacht. Ach, ist denn alles von mir geschieden, was das Leben ein bisschen fröhlicher macht? An meinem Schwanz ist das Haar schon grau, auch kann ich nicht mehr ganz deutlich sehen. Schon vor Jahren starb meine liebe Frau, und nun trabe ich und träume von Rehen. Trabe und träume von Hasen, höre den Wind in der Winternacht blasen, tränke mit Schnee meine brennende Kehle, trage dem Teufel zu meine arme Seele.« Da hatte ich nun zwei Bildnisse von mir in Händen. Das eine ein Selbstbildnis in Knittelfersen, traurig und angstvoll wie ich selbst, das andere kühl und mit dem Anschein hoher Objektivität gezeichnet, von einem Außenstehenden, von außen und von oben gesehen, geschrieben von einem, der mehr und doch auch weniger wusste als ich selbst. Und diese beiden Bildnisse zusammen, mein schwermütig stammelndes Gedicht und die kluge Studie von unbekannter Hand, taten mir beide weh, hatten beide recht, zeichneten beide ungeschminkt meine trostlose Existenz, zeigten beide deutlich die Unerträglichkeit und Unhaltbarkeit meines Zustandes. Dieser Steppenwolf musste sterben, er musste mit eigener Hand seinem verhassten Dasein ein Ende machen. Oder er musste, geschmolzen im Todesfeuer einer erneuten Selbstschau, sich wandeln, seine Maske abreißen und eine neue Ich-Werdung begehen. Ach, dieser Vorgang war mir nicht neu und unbekannt. Ich kannte ihn, ich hatte ihn mehrmals schon erlebt, jedes Mal in Zeiten der äußersten Verzweiflung. Jedes Mal war bei diesem schwer aufwühlenden Erlebnis mein jeweiliges Ich in Scherben zerbrochen. Jedes Mal hatten Mächte der Tiefe es aufgerüttelt und zerstört. Jedes Mal war dabei ein gehegtes und besonders geliebtes Stück meines Lebens mir untreu geworden und verloren gegangen. Das eine Mal hatte ich meinen bürgerlichen Ruf samt meinem Vermögen verloren, und hatte lernen müssen, auf die Achtung derer zu verzichten, die bisher vor mir den Hut gezogen hatten. Das andere Mal war über Nacht mein Familienleben zusammengebrochen. Meine geisteskrank gewordene Frau hatte mich aus Haus und Behagen vertrieben. Lieb und Vertrauen hatte sich plötzlich in Hass und tödlichen Kampf verwandelt. Mitleidig und verächtlich blickten die Nachbarn mir nach. Damals hatte meine Vereinsamung ihren Anfang genommen. Und wieder um Jahre, um schwere, bittere Jahre später, nachdem ich mir in strenger Einsamkeit und mühsamer Selbstzucht ein neues, asketisch-geistiges Leben und Ideal gebaut und wieder eine gewisse Stille und Höhe des Lebens erreicht hatte, hingegeben an abstrakte Denkübung und an streng geregelte Meditation, da war auch diese Lebensgestaltung wieder zusammengebrochen und hat ihren edlen, hohen Sinn mit einem Mal verloren. Auf wilden, anstrengenden Reisen riss es mich aufs Neue durch die Welt. Neue Leiden türmten sich und neue Schuld. Und jedes Mal war dem Abreißen einer Maske, dem Zusammenbruch eines Ideals, diese grausige Leere und Stille vorangegangen, diese tödliche Einschnürung, Vereinsamung und Beziehungslosigkeit, diese leere, öde Hölle der Lieblosigkeit und Verzweiflung, wie ich sie auch jetzt wieder zu durchwandern hatte. Bei jeder solchen Erschütterung meines Lebens hatte ich am Ende irgendetwas gewonnen, das war nicht zu leugnen. Etwas an Freiheit, an Geist, an Tiefe, aber auch an Einsamkeit, an Unverstandensein, an Erkältung. Von der bürgerlichen Seite her gesehen war mein Leben von jeder solchen Erschütterung zur anderen ein beständiger Abstieg, eine immer größere Entfernung vom Normalen, Erlaubten, Gesunden gewesen. Ich war im Laufe der Jahre beruflos, familienlos, heimatlos geworden, stand außerhalb aller sozialen Gruppen, allein, von niemand geliebt, von vielen beargwöhnt, in ständigem bitteren Konflikt mit der öffentlichen Meinung und Moral. Und wenn ich auch noch im bürgerlichen Rahmen lebte, war ich doch inmitten dieser Welt mit meinem ganzen Fühlen und Denken ein Fremder. Religion, Vaterland, Familie, Staat waren mir entwertet und gingen mich nichts mehr an. Die Wichtigtuerei der Wissenschaft, der Zünfte, der Künste ekelte mich an. Meine Anschauungen, mein Geschmack, mein ganzes Denken, mit dem ich einst als ein begabter und beliebter Mann geglänzt hatte, war jetzt verwahrlost und verwildert und den Leuten verdächtig. Mochte ich bei all meinen so schmerzlichen Wandlungen irgendetwas Unsichtbares und Unwägbares gewonnen haben, ich hatte es teuer bezahlen müssen. Und von Mal zu Mal war mein Leben härter, schwieriger, einsamer, gefährdeter geworden. Wahrlich, ich hatte keinen Grund, eine Fortsetzung dieses Weges zu wünschen, der mich in immer dünnere Lüfte führte. Jenem Rauche in Nietzsches Herbstlied gleich. Ach ja, ich kannte diese Erlebnisse, diese Wandlungen, die das Schicksal seinen Sorgenkindern, seinen heikelsten Kindern bestimmt hat. Allzu gut kannte ich sie. Ich kannte sie wie ein ehrgeiziger, aber erfolgloser Jäger die Etappen einer Jagdunternehmung. Wie ein alter Börsenspieler die Etappen der Spekulation, des Gewinns, des Unsicherwerdens, des Wankens, des Bankrotts kennen mag. Sollte ich all dies nun wirklich noch einmal durchleben? All diese Qual, all diese Irrennot, all diese Einblick in die Niedrigkeit und Wertlosigkeit des eigenen Ich, all diese furchtbare Angst vor dem Erliegen, all diese Todesfurcht. War es nicht klüger und einfacher, die Wiederholung so vieler Leiden zu verhüten, sich aus dem Staube zu machen? Gewiss, es war einfacher und klüger. Mochte nun das, was in dem Steppenwolf-Büchlein über die Selbstmörder behauptet wurde, sich so oder anders verhalten, niemand konnte mir das Vergnügen verwehren, mir mit Hilfe von Kohlengas, Rasiermesser oder Pistole die Wiederholung eines Prozesses zu ersparen, dessen bittere Schmerzlichkeit ich nun wahrlich oft und tief genug hatte auskosten müssen. Nein, bei allen Teufeln, es gab keine Macht in der Welt, die von mir verlangen konnte, nochmals eine Selbstbegegnung mit ihren Todesschauern und nochmals eine Neugestaltung, eine neue Inkarnation durchzumachen, deren Ziel und Ende ja nicht Friede und Ruhe war, sondern nur immer neue Selbstvernichtung, immer neue Selbstgestaltung. Mochte der Selbstmord dumm, feig und schäbig, mochte ein unrühmlicher und schmachvoller Notausgang sein. Aus dieser Mühle der Leiden war jeder, auch der schmählichste Ausgang, innig zu wünschen. Hier gab es kein Theater des Edelmuts und Heroismus mehr. Hier war ich vor die einfache Wahl gestellt zwischen einem kleinen, flüchtigen Schmerz und einem unausdenklich brennenden, endlosen Leid. Oft genug in meinem so schwierigen, so verrückten Leben war ich der edle Don Quixote gewesen, hatte die Ehre dem Behagen, den Heroismus der Vernunft vorgezogen. Genug und Schluss damit. Der Morgen gähnte schon durch die Scheiben, der bleierne, verdammte Morgen eines Winterregentages, als ich endlich zu Bette kam. Ins Bett nahm ich meinen Entschluss mit. Ganz zu äußerst aber an der letzten Grenze des Bewusstseins im Augenblick des Einschlafens blitzte sekundenschnell jede merkwürdige Stelle des Steppenwolf-Büchleins vor mir auf, wovon den Unsterblichen die Rede war. Und damit verband sich die aufzuckende Erinnerung daran, dass ich manche Male und erst noch ganz vor kurzem mich den Unsterblichen nah genug gefühlt hatte, um in einem Takt alter Musik die ganze kühle, helle, hart lächelnde Weisheit der Unsterblichen mitzukosten. Das tauchte auf, glänzte, erlosch, und schwer wie ein Berg legte sich der Schlaf auf meine Stirn. Gegen Mittag erwacht fand ich in mir alsbald die geklärte Situation wieder. Das kleine Büchlein lag auf dem Nachttisch und mein Gedicht. Und freundlich kühl blickt aus dem Wirrsal meines jüngsten Lebens mein Entschluss mich an, über Nacht im Schlafe rund und fest geworden. Eile tat nicht Not, mein Todesentschluss war nicht die Laune einer Stunde. Er war eine reife, haltbare Frucht, langsam gewachsen und schwer geworden. Vom Wind des Schicksals leis geschaukelt, dessen nächster Stoß sie zum Fallen bringen musste. Ich besaß in meiner Reiseapotheke ein vorzügliches Mittel, um Schmerzen zu stillen, ein besonders starkes Opiumpräparat, dessen Genuss ich mir nur sehr selten gönnte und oft monatelang vorenthielt. Ich nahm dies schwer betäubende Mittel nur dann, wenn körperliche Schmerzen mich bis zur Unerträglichkeit plagten. Zum Selbstmord war es leider nicht geeignet. Ich hatte dies vor mehreren Jahren einmal ausprobiert. Da hatte ich in einer Zeit, als wieder einmal Verzweiflung mich umgab, eine hübsche Menge davon geschluckt, genug, um 6 Menschen zu töten. Es hatte mich doch nicht getötet. Ich schlief zwar ein und lag einige Stunden in vollkommener Betäubung, wurde dann aber zu meiner furchtbaren Enttäuschung durch heftige Zuckungen des Magens halb erweckt, erbrach, ohne ganz zu mir zu kommen, das ganze Gift und schlief wieder ein, um in der Mitte des nächsten Tages endgültig aufzuwachen zu einer grauenhaften Nüchternheit mit verbranntem, leerem Gehirn und fast ganz ohne Gedächtnis. Außer einer Periode von Schlaflosigkeit und lästigen Magenschmerzen blieb keine Wirkung des Giftes übrig. Dies Mittel also kam nicht in Betracht. Aber ich gab meinem Entschluss nun diese Form. Sobald es mit mir wieder dahin kommen würde, dass ich zu jenem Opiat greifen musste, sollte es mir erlaubt sein, statt dieser kurzen Erlösung die große zu schlürfen, den Tod, und zwar einen sichern, zuverlässigen Tod, mit der Kugel oder dem Rasiermesser. Damit war die Lage geklärt. Bis zu meinem 50. Geburtstag zu warten, nach dem witzigen Rezept des Steppenwolf-Büchleins, das schien mir doch allzu lange. Es waren noch 2 Jahre bis dahin. Sei es in einem Jahr oder in einem Monat, sei es morgen schon, die Pforte stand offen.